Liebe Familienangehörige, liebes junges Brautpaar. Ja, was soll ich jetzt? Das ist ein Ding, nicht? Onkel Willi haut ab, versteckt sie am Klo. Ich ja nur für das Erderede nicht halten braucht. Mich haben sie wieder am Schlawinchen. Na ja, komm, nee, lass mal, ist egal. Also, meine liebe Familienangehörige, es ist meine Ehre, nach diesem wunderbaren Mittagessen, was wir jetzt verkasematuckelt haben. Ja, ne, ehrlich, Totchen, du, das war ein Schweinebraten, Junge, Junge. Und erstmal die Soße, da hätte ich mich am liebsten reingelegt. Nicht so hat die geschmeckt. Und deshalb, ihr Lieben, musste ich auch eben, wie ich so am Kauen war, denken, was ist das doch ein Jammer, dass der gute Wilfried die Verlobung seiner Tochter nicht mehr da. Also, ach nee, nee. Ich meine, das Schicksal hat ihm das ja nun nicht mehr oder die Vorhersehung. Nicht? Oder der Herrgott, ja bitte, wenn der ihn besonders lieb hat, den holt er halt schon mal eher nach oben. Ne? Was ist, Onkel Alvis? Nein, das ist nichts gegen dich mit deiner 87. Nee, warte mal ab, du kommst auch noch. Oh nee, die vergessen keinen. Ach so, hast du nichts zum Rauchen? Jo, komm, Norbert, schnell mal Zigarre hin bei Onkel Alvis. Aber eine von den Guten mit Zellophan drum, ne? Ja, ihr Lieben, der gute Wilfried, den wollen wir nach diesem Mittagsmahl doch ein Angedenken mal hier von Stapel lassen. Und auch die schöne Rente, Trutchen, was er euch hinterlassen hat. Ja, nur bitte, wenn der Wilfried nicht immer die höchste Marken geklebt hätte. Nicht, da sähe aber heute die Wirklichkeit ein bisschen anders aus. Nicht, und dabei sehe ich noch den Abend, wie das passiert ist. Ich sag noch, Wilfried, sauf nicht so viel. Nicht, oder meinst wegen sauf, wie viel du willst, aber fahr nicht mehr. Nicht, und da hatte ich doch schon eine Luftmatratze aufgepustet, bei uns vom Buffett gelegt, aber er, nein, wollte unbedingt zu Hause bei seiner Lieben. Sagt dann, nee, was sonst tut schon wieder für ein Krach schlecht. Naja, ich meine sicher, man soll die Toten lassen, wo sie sind. Ne? Aber können wir doch bei der heutigen Gelegenheit besonders schmerzlich oder richtig ermessen, welche Lücke diese dörsige Litfaßsäule da in unsere Familie reingerissen hat. Ne? Ich meine, Wilfried und ich, ne, wir waren schließlich Brüder, nicht, oder Geschwister, kann man direkt sagen. Ne? Und deshalb weiß ich doch noch, wie heute, wie scharf er immer war. Nicht, ja, gerade auf Soße. Ne? Immer hat er doch noch mit der letzten Kartoffel gequetscht. Ne, für das Jahr nichts am Teller blieb. Naja, ich meine, wenn er heute vielleicht auch nur noch im Geiste mitquetscht, ne? So wollen wir ihn doch bescheinigen, dass er seinen gerüttelten Anteil hat an dieser Feierstunde. Allein die Monika hat er ja im Gewissen, nicht? Oder ist schließlich sein liebes Töchterlein. Ne? Ohne die wäre das ja heutzutage sowieso nicht zu machen. Was ist das, Fritzi? Ja, nun musst du doch nicht so anstellen. Ja, wenn die Salzstangen zu hart sind für zum Beißen, muss er im Bier tunken. Nicht einfach so drinstippen. Nicht ehrlich, du, da werden die weich wie Macaroni. Ja, aber doch jetzt nicht mit dem Kopf an die Tapete! Mit deinen fettigen Haare! Ach Junge, das ist doch alles frisch gemacht für heute! Ja, aber nehmt euch aber manchmal auch, als wenn er hier zu Hause wärt. Ihr Lieben, wenn ich daran denke, wie wir das letzte Mal hier am Zuprosten waren, nicht, das war doch noch, wie einer von meinen Schwägers, ich meine, ich will jetzt kein Schaf angucken, ne? Wie derjenige so dringend der frische Luft benötigte, dass er seinen Kopf durch ein Fenster gesteckt hat, was gar nicht offen war. Ne? Was ist, Ludwig? Ja, du, was heißt denn jetzt vor der eigenen Tür? Ja, na bitte, ja, du wirst doch wohl noch einen Spaß verstehen, oder? Und das will ich dir sagen, seitdem, dass du dieser Narbenschmuck im Gesicht trägst, das steht dir besser wie vorher. Siehst du doch wie ein geschlagener Student aus. als wenn du selber eine Ehre hättest. Ja, nun komm, Schluss, aus, Feierabend. Ich werde dich aber auch in meinen Reden nie wieder erwähnen, du Heini, du. Junge, ist doch wahr, so ein Blödmann wie du möchte ich auch mal sein. Ihr Lieben, Monika, jetzt nehme ich dich als Zeuge, wie du damals war. Nicht da saßest du da, den kleinen Ernst am Schoß, frisch getauft und kein Vater für das Blach. Und dann hat sich das mit der Alimente so schön entwickelt, hätte. Ja, konnten wir damals auch nicht voraussehen. Aber bitte, auf Regen folgt Sonnenschein. Und ist ja dann doch noch geglückt, dass du den Hans-Jürgen an Land gezogen hast. Und deshalb wollen wir heute dein lieber Verlobter, unser aller Hans-Jürgen, in Familienkreise willkommen heißen, gratulieren und auch Dank sagen, Hans-Jürgen, für dass du so ein anständigen Menschen gewesen bist, die nichts von angenommen hast, was die Leute alles über unsere Monika erzählt haben. Ja, nur komm, Moni, jetzt musst du nicht am Heulen fangen. Meine, das hast du ja nur am eigenen Körper erlebt. Nicht wie die meisten Männer sind. Nicht wenn ein Mädel schon mal ein freudiges Ereignis unterlaufen tut. Ja, da denken sich doch heute die meisten gleich was Schlimmes bei. Ich, aber hier, der Hans-Jürgen, da hast du mal 6 Richtige mitgezogen. Nicht, dass der in so Beziehung, Moral, so Sachen, da ist er nicht so pingelig. Nicht, sondern was hier drin steckt bei den Frauen, auf diese innere Werte, da muss man gucken im Leben, weiter nix. Sicher, ich meine, mag sein, dass es Mädchen gibt, die schöner sind wie unser Monika. Nicht so aufgedonnerte Fernsehziegen. Nicht mit langen Wimpern und Fingernägeln, immer die neueste Klamotten an. Ja, aber Herrschaften, was kostet denn so ein Weibsbild? Nee, und kommt das denn bei der Frau auf die Kleidung an? Nein, hier auf den Inhalt. Ja, das ist wie bei diesem guten Wein, den wir jetzt zum Mittag. Nicht, den habe ich ja als meine bescheidene Gabe vom Konsum geholt. Nicht 1,95 die Flasche. Ja, aber hat denn der nicht bombig geschmeckt? Nicht kein Aufstoßen, nicht kein Magensäuern. Dabei hat der Wein nicht mal einen Namen. Ne, was sie sonst so, Trittenheimer Nacktarsch, ne? Laurentiuskapelle, also Blödsinn. Nein, hier, Tafelwein weiß. Heißt der ganz einfach und bescheiden. Ja, aber ich trinke doch nicht das Etikett, sondern was drin ist in der Flasche. Und das hat der Hans-Jürgen bei der Monika genau erkannt. Hans-Jürgen, da bist du nämlich wie ich. Was meinst du, was sie damals hinter meinen Rücken in der Familie am Lästern waren? Weil ich mir auch wie du einen gebrauchten Wagen gekauft hatte. Nicht so aus zweiter Hand. Ne? Sicher, rein äußerlich war der auch keine Schönheit mehr. Nicht der erste Lack war darunter. Aber warum habe ich den gekauft? Weil die Maschine gut war. Nicht der Motor, die Verarbeitung, diese ganze innere Werte, das war Qualität bei den Autos. So was wird doch heute gar nicht mehr gebaut. Nicht und denn, ich meine, ich kannte ja auch den Mann, der den Wagen eingefahren hatte. Nicht und hab ich mir überlegt, wenn der 80.000 gelaufen hat und hat immer noch 120 Spitze, nicht, ja, da muss der doch gut sein, ich kaufe mir doch zum Fahren und nicht nur für anzugucken. Nicht, und was hat der mich die ganze Jahre nie im Stich gelassen, keine Reparatur und nix. Sicher, mal ein Austauschmotor. Ne? Nicht, aber Hans-Jürgen, das wird dir mit die Monika genauso ergehen. Denk mal an meine Worte, da wird manch einer noch leid tun, dass er sie dir nicht weggeschnappt hat. Naja, aber Herrschaften, ich glaube, wir wollen jetzt hier die Moni da nicht doch ganz eitel machen, ne? Übermütig, sondern ich glaube, wir können jetzt unsere Gläser erheben, ist egal, was ihr drin habt, und anstoßen, auf dass diese heutige Verlobung nicht ohne Folgen bleibt, sondern dass wir uns bald auch schon wieder an eurer Hochzeit beteiligen können. Also Monika, Hans-Jürgen, auf dass eure Liebe immer schön wie mein Auto am Rollen bleibt. Aber Herrschaften, dass jetzt beim Gläser anstoßen nicht wieder das ganze Tischtuch versaut wird. Prost!